Häufiges Problem bei Vorträgen. Der Vortrag wird als durchgehender Text verfasst und dann abgelesen. Viel interessanter und für den Zuhörer leichter nachvollziehbar ist ein Vortrag, der sich an Stichpunkten orientiert und frei formuliert wird und frei formuliert wird. Die Angst, dass einem zu den Stichpunkten nichts einfällt, ist bei entsprechender Einarbeitung des Themas unbegründet. Beim Vortrag möglich keine Schriftsprache verwenden, sondern innerlich Metaphern und Beispiele veranschaulichen. Sie sollten frei sprechen, die Zusammenfassung kann zur Unterstützung des Textes verwendet werden. Ihr Vortrag sollte 5 bis 10 Minuten nicht überschreiten. Versuchen Sie während des Sprechens, Blickkontakt mit den Zuhörern zu halten. Während des Vortrags keine Zwischenfragen zu lassen. Diese können nach dem Vortrag gestellt werden. Und frei formuliert wird. Frei formuliert wird.